1. Jahwe sprach zu Mose und gab ihm folgend Anweisungen. 2. Befiehl den Israeliten, Reiners all aus zerstossenen Oliven für den Luchter zu beschaffen, damit die Lampen kontinuierlich brennen können. 3. Aaron soll den Luchter außerhalb des Vorhangs vor der Bundeslade im Offenbarungszelt so vorbereiten, dass von Abend bis Morgen ununterbrochen vor Jahwe brennt, dies ist ein Uige Satzung, die von Generation zu Generation einzuhalten ist. 4. Soll die Lampen auf dem Luchter aus reinem Gold so anordnen, dass sie beständig vor Jahwe lugten. 5. Des Weiteren sollst du feins mel nemen und der Rauswolf kuchen backen, wobei jeder kuchen zwei Zentel eins efer mel enthalten soll. 6. Dies kuchen sollst du in zwei Rehen, Jewel sex in einer Rehe, auf dem Tisch aus reinem Gold vor Jahwe anordnen. 7. Zu jeder Schicht sollst du reinen Weihrauch hinzufügen, der als Gadenkanteil des Brots dienen und als Feueropfer für Jahwe dargebracht werden soll. 8. Und jedem Sabbatag soll dies regelmäßig vor Jahwe aufgeschichtet werden, gemäß einer Uigen Verpflichtung, die den Israeliten auferlegt ist. 9. Aaron und seinen Sohnen status zu, Diocese brotten einem heiligen Ort zu essen, das ihnen als ein hochheiliges von den Führopfen zusteht, gemäß einer Uigen Bestimmung. 10. Ein Sohn einer Israelitin, dessen Vater ein Ägypter war, befand sich unter den Israeliten, im Lager Geriator mit einem israelitischen Mann in Streit. 11. Warren des Streits lastet der Sohn der Israelitin den heiligen Namen Gottes und flugte, daraufhin brachten sie in zu Mose. Sein Mutter Haya Selamith, ein Tochter Dibris vom Stamm Dan 12. Sie nahmen in Gewahrsam und warteten auf ein Anweisung, die auf einem Ausspruch Jahwes basieren sollte. 13. Jahwe sprach daraufhin zu Mose. 14. Für den Lastur ausdem Lager hinaus, und all, die sein Werk gehort haben, sollen ihr Hand auf seinen Kopf legen, danach soll die gesamte Gemeinde steinigen. 15. Den Israeliten sollst du verkunden, wer seinem Gott flutscht, latschut auf sich. 16. Wer den Namen Jahwes lastet, muss mitdem tod bestraft werden, die gesamte Gemeinde soll in unbeding steinigen. Abis sich einen Fremden oder einen Einheimischen handelt, wer den heiligen Namen lastet, soll getotet werden. 17. Wer einen Menschen totet, soll ebenfalls mitdem tod bestraft werden. 18. Wer ein Tier totet, muss es ersetzen, wobei das Prinzip Leben am Leben o gilt. 19. Fut jemen seinem nachsten ein Körperverletzung zu, so soll ihm dasselbe widerfahren, was er getten hat. 20. Brug für Brug, Orge für Orge, Zahn für Zahn, die gleiche Körperverletzung, die einem anderen zufügt, soll ihm selbst zugefügt werden. 21. Wer ein Tier totet, muss es ersetzen, wer jedoch einen Menschen totet, soll getotet werden. 22. Für Ukel soll dasselbe recht gelten, so wohl für Fremde als auch für Einheimisch, den ich bin Jahwe, EU a Gott. 23. Mose sprach zu den Israeliten, woraufhin sie den Lastur ausdem Lager führten und in steinigten. Die Israeliten handelten genauso, wie Jahwe es Mose befohlen hat.